Max Damage. 2, 0, 1, 6. Das ist 64 Lines, Teil 3, Dopaminladung. Meine Lines gibt es kokainfrei, ich bin sowas von clean. Und meist wird auch der dunkelste Hutu bei meinem Runen-Voodoo kreidebleich. Ich hör immer Merkel hier, Merkel da, aber ist Merkel weg, kommt der nächste dran. Verstehst du, das System ist der Fehler, nicht die Puppe, die gerade an den Fäden tanzt. Verdreh das nicht und ich bleib bei den Fakten. Hängen Bullen, wälzen sich durch Aktenberge voll mit Namen, so wie Ahmed M, Ümü C, Hüseyin und Hakanü. Und irgendwann zum Schluss kommt einmal Carsten M, ich wollte ihn gar nicht nennen. Und es gibt wirklich keine Moslem-Gewalt in Schland, sagte der Mann von der SPD, zog sein Toleranzgewand über und lebte gut bis ans Ende seiner Tage von den Spesen in der BRD. Yo, ich bin der Typ, der ausspricht, was du denkst. Und es wäre schön, wenn du auch sprichst, was du denkst. Denn wenn sie immer nur in dir drin bleibt und sie niemals frei nach außen bringt, ist deine Meinung auch nicht existent. Das ist der Witz an der Sache. Wollt ihr mal richtig lachen? Ich hab nix in der Kasse. Die meisten meiner Fans haben mehr Asche als ich, also erzähl mir nix vom Kapitalist. Die Geschichte schreibt der Sieger, aber nur wer sich auch die Sicht des Verlierers gibt, weiß, was hier geschah da. Die am liebsten von Lagern labert, was war denn damals in den Rhein-Wiesen-Lagern 45? Ich mein die zu Hunderttausenden Verhungerten, in Massengräbern zu Haufen Verbuddelten, nach denen keiner suchen will, die kein Lehrer je erwähnt, weil es tote Deutsche sind und keine Juden. Der nächste Krieg ist geplant, diesmal gegen Russland, aber wir sind gewarnt. Dieser Barack Obama war zwar schwarz, aber genauso gekauft, wie es Bush war. Siegel drauf, guck mal bitte in den Irak, da war auch der Frieden in Gefahr heißt, die Ölquellen versiegen wieder mal. Also kreieren sie einen Bösewicht mit Bart, töten ihn, pumpen das Öl ab und der Frieden ist gewahrt. Wenn das Frieden ist, bin ich kein Pazifist und sag, schiebt euch euren Frieden in den Arsch, USA. Ich weiß, wer ihr seid, meine Großeltern haben nichts vergessen. Und jeder Atemzug, den der Enkel tut, ist ein Schritt in den Plan, sich zu rächen. Wär ich ein Moslem, würde ich jetzt auf meine Mutter schwören. Doch ich bin deutsch wie eine Stuka, der Blutadler fliegt und am Horizont strahlt das Polymerie, verdammt. Ihr seht das alles nicht ganz klar, Aquarell, Satan ist real. Fragt mal Hillary und George Soros, woher weißt du, wer in Wirklichkeit die Kreuze bei der Wahl erhält? Wahlbetrug. So funktioniert dieses Staatskartell. Es ist egal, was du wählst, du hast keine Stimme. Du darfst eine Farbe wählen, rot, schwarz oder grün. Das vermittelt dir das Gefühl, etwas zu bestimmen. Ja, nett, wirklich nett. Und jetzt geh, stell dich zum Esel in den Stall. Wenn du's immer noch nicht checkst, für die da oben bist du ein Baby, das am Schreien ist. Und das Baby kriegt den Brei, bis es leise ist. Ich könnte jetzt sagen, ich bin kein Faschist, aber wozu? Denn ich scheiß auf dich und deine linksversiffte Drecksmasche. Komm, häng dich weg an die Decke, wenn du lieb bittest, binde ich das Seil für dich.